Verehrte Hörerinnen und Hörer, meine Damen und Herren, wir wollen auch heute wieder 2 Stunden lang versuchen, Ihnen die Welt so zu schildern, wie sie ist, wie sie nicht ist und wie sie sein könnte. So, wie wir sie gerne hätten und so, wie sie besser nicht wäre. Willkommen zu einer neuen Sendung von Niemandsland. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4, que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Barcelona, summertime in the city, und alles kehrt wieder. Der Herbst, die Wolkenbrüche, das Geschrei aus dem Weißen Haus, der Schulanfang, der Separatistenrummel, die Fake News, die Stromrechnung. Die Zwangsräumungen, der Syrienkrieg, das Flüchtlingsdrama. Die Herbstmode im Corte Inglés, der Müll in den Straßen, das neue Album von Paul McCartney. Die Rechtsradikalen im Osten. Die Rechtsradikalen in den Regierungen, die gelben Schleifen. Der Kampf um bezahlbaren Wohnraum. Die Schlammschlachten im spanischen Parlament. Die Wut, die ausländischen Investitionsfonds. Die kühleren Abende, die Gewitter über dem Meer. Die letzten warmen Nächte. Die Melancholie. Die sensationellen NASA-Fotos vom Mars. Die Serie Cuéntame im ersten spanischen Fernsehen. Der Kampf um die Kontrolle des Rathauses. Das Ada Colau-Bashing. Die herrschenden Familien. Die Identitären und die Nationalisten. Das neue Apple Cellphone. Das Freedom-Gebrüll der Fun-City-Manager. Das Anwachsen der Selbstmordrate. Der Geruch aus den Kloaken in den Gassen der Altstadt. Die Obdachlosen, die neuen Barca-Trikots für 98 Euro. Der Massenbetrug, das Schmelzen der Gletscher. Barcelona, Sommerende, summertime in the city. Man könnte in Richtung Meer gehen, eine leichte Brise weht und wiegt die buschigen Köpfe der Palmen. Turmhohe Wolken. Samstag, 15. September 2018. Die Literaturbeilage von El País. Ein Cortado, ein pastellblauer Himmel, Möwen, Wetterleuchten. We'll be right back. Willkommen im Niemandsland. Es ist Samstag, der 15. September 2018. Wir senden wieder von 10 bis 12 auf Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Direkt von hier aus dem Herzen der Stadt, von der Plaza Real. Auch live im Internet zu hören unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Und wir freuen uns auch, wenn man uns weltweit hört. Wir bieten wie immer aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel Musik. Contrabanda FM ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Mein Name ist Detlef Jesgartz. Ich kontrolliere hier die Technik und bin für die Inhalte und den guten Ton zuständig. Zigeunerspruch. Rechts der Galgen, links die Stricke und der Henker. Volk ringsum und giftige Blicke. Nichts ist neu an dieser Art. Kenne dies aus 100 Gängen. Schrei's euch lachend ins Gesicht. Unnütz, unnütz mich zu hängen. Sterben, sterben kann ich nicht. Bettler ihr. Denn euch zum Neide ward mir, was ihr nie erwerbt. Zwar ich leide, aber ihr sterbt. Auch nach 100 Todesgängen bin ich Atem, bin ich Licht. Unnütz, unnütz mich zu hängen. Sterben kann ich nicht. Wo die Sonne hinter die Bachbirken sank, standen die Wagen und Karren. Es blies im Aprilwind der Hammel im Rauch, scharfe Flöten und sanfte Gitarren. Wildfremdes Lachen und Töne aus Samt auf den Leinengewänder und Laken. Durch hellgrünes Dreiufer Lindenlaub sah ich Frauen beim Waschen und Baden. Nach der Heuernte dann zur Johannisnacht kam das Dorf herbei in die Wiesen, tafelte lang und zusammen und viel wurden Wein und die Götter gepriesen. Krause Reigen und schaurige Weisen gebracht zu Wolfsquint und Nachtigall sang, stritten Pferde still Freunde beim Kartenspiel. Marido spielte Herz ohne zwei aus der Hand. Mit Jacobi zog die große Hitze ins Tal. Und es kamen zwei Reiter geritten, die Glocke vom Kirchturm zu konfiszieren, falsche Zähne, echte Perücken. Geißelten Viehkinder, Erntediebstahl, Jungfernschändung an finsteren Orten. Rissen die Kardabel von den Türen, riefen, holt eure Fackeln und Forken. Als der Kreuzbube schrie und der Pikbauer stach, brach Hufgedonner die Wagenrunde. Zu Laurentinacht brannte der Wiesengrund loh, Büchsen krachen, bellende Hunde. Verkohlte Kadaver schwamm unten im Bach, im Taunebel aschgrauen Morgen. Zogen fünf wilde Schwäne nach nirgendwo, sieben Pilger kamen von Norden. Reiter kamen und machten Quartier im Krug und in Zelten und Scheunen, spießten Flaggen auf die Marienhöhe und ans Kirchentor tote Eulen, schlangen die Speisen, zahlten mit Papier, zogen Töchter und Mägde ins Dunkel, Söhne nahmen ihr Bündel, sagten Adieu, in den Augen das eisige Funkeln. Jetzt sammeln sich eifrige Treiber zur Jagd, schlagen Lärm auf Pfannen und Pfeifen. Kein Laub steht mehr auf der Linde am Bach, im Herbstwind scharf wie Frost und Eisen. Hör ich zur Nacht Wölfe heulen im Haar, und aus dem Krug Knobelbecher und Kröten, die schwitzen und lachen zur Moritat von den Lagern und brennenden Hütten. Erzählen mir die Katzen am Tisch von dem Tag, wo vorbei ist das Jagen und Stechen, der folgt, wenn an jenem anderen Tag rote Hähne flattern auf den Palästen. Und dann träum ich mich trunken zum St. Georgstag ins Gelage inmitten der Wagen, wo wir Pläne schmieden, jeder tut, wie er mag. Da reich ich Valentina das Laken. Greetings from Cumbria to all the listeners of Niemann's Land, 91.4 FM, it's celebrating 20 years on the air, Voice of the Free, that's wonderful. Das ist ungesund. Weil es

Juni 1937. Über den Einzug der nationalen Truppen in Bilbao erzählt ein Angehöriger der Legion Condor. Am 18. Juni stiegen die nationalen Divisionen von allen rings um Bilbao liegenden Höhen hinab. Der Widerstand bricht zusammen. Zu Tausenden werfen die Besiegten die Gewehre weg. Ein Jubelschrei geht durch ganz Spanien. Bilbao ist unser. Deutsche und italienische Panzerwagen rücken in die Innenstadt vor, gefolgt von den Navarra-Kolonnen. Die Freude wird aber erheblich gedämpft durch das Bild, das sich in der Stadt den einmarschierenden Truppen bietet. Armes Volk, wie warst du betrogen? Ein Jahr Bolschewistenherrschaft hat sich in die Gesichter der halbverhungerten Menschen eingegraben. Ein Teil der Bevölkerung ist völlig betrunken. Die Kinder fallen vor Schwäche um, wenn sie Brot nur zu sehen bekommen. Meinen Wagen habe ich schon mit allerlei Lebensmitteln bepackt. In Minuten ist alles aufs Letzte weg. Gierig kreischen die Frauen danach, zanken sich darum, kratzen sich, beißen sich gegenseitig mit den Zähnen, spucken aber aus, wenn sie merken, dass wir Deutsche sind. Trostlos ist die Verhetzung dieser Menschen. Durch üblen Schnaps und Fusel sind sie bis zum Wahnsinn aufgepeitscht worden. An der Ufermauer, die etwas über das Wasser geht, höre ich eine verzerrte Grabesstimme. Hinter einem Brückenpfeiler hockt im Schlamm ein nacktes, altes Weib. Nur der Kopf und eine Faust sind zu sehen. In der Faust hält sie krampfhaft eine schmutzige Buttel mit dem üblichen gelben Fusel. Sie keift um sich und sinkt langsam tiefer in den Schlamm. Zupacken! Meine drei Soldaten holen sich einen Kahn und fangen an, die Alte aus dem Schlamm zu zerren. Als die merkt, dass wir Deutsche sind, fängt sie an, einen Verzweiflungskampf zu kämpfen, in ihrem fanatischen Hass. Lieber ertrinke ich, als dass ich mich von den Deutschen quälen lasse, kreicht sie und schlägt und beißt um sich, dass die drei Soldaten sich nur mit Mühe wehren können. Endlich ist das ekelhafte Weib überwältigt und im Kahn an Land gebracht. Sie hasst die Deutschen, die ihr das Leben retten. So war die Wahrheit, so war die Verhetzung. In Anbetracht des Bombenterrors auf Guernica durch deutsche Flugzeuge erscheinen die Gefühle der Alten so unverständlich nicht. Auf diese Ereignisse ist wohl die Furcht der Bevölkerung vor den deutschen Soldaten zurückzuführen, nicht auf eine Verhetzung durch die Bolschewisten. Der Bericht des Legion Condor-Angehörigen fährt fort. Ganz merkwürdige Bilder sind in den Straßen zu sehen. Die Bevölkerung weiß noch nicht, was sie tun soll, sich freuen oder Angst haben. Eins scheint ihnen einzuleuchten. Die Nationalen haben Brot. Das ist erstmal das Wichtigste. In ekstatischen Freudentänzen, in verrückten Bewegungen springen sie auf der Straße herum, machen eine mörderische Musik dazu und brüllen fanatisch. Wie sollen diese Massen von Menschen auf einmal mit Lebensmitteln versorgt werden? Von Disziplin ist gar keine Rede. Wenn ein Lebensmittelwagen erscheint, wird er sofort überfallen und ausgeplündert. In San Sebastian lagen schon seit Tagen zwei ganze Schiffe voll Brot und Fleisch bereit, um bei der Einnahme nach Bilbao zu fahren. Durch starke Polizeikolonnen musste der Hafen abgesperrt werden, damit die Lebensmittel ausgeladen und verteilt werden konnten. Tage dauerte es, bis alle etwas bekommen haben. Die meisten Todesfälle durch Hunger sind in diesen Tagen zu zählen gewesen. Die Aussicht, etwas zu bekommen, aber es noch nicht zu haben, machte die Menschen irrsinnig. Manche konnten vor Erregung gar nichts zu sich nehmen. Die Ärzte konnten es nicht mehr bewältigen, so viele brachen zusammen. Ein solchen Herd war dieses Bilbao geworden. Die einmarschierenden Truppen hatten schwere Verluste durch Ansteckungen. Nur langsam besserten sich die Zustände durch die gute Organisation des Generalstabs. Die Aufbauarbeit am nötigsten beginnt schon am zweiten Tag nach der Einnahme. Das Schwierigste sind die Verkehrsverhältnisse. Schwer lassen sich Schiffsbrücken schlagen, weil Ebbe und Flut zu große Unterschiede im Wasserstand mit sich bringen. Mit Wagen kann man noch gar nicht von einem Stadtteil zum anderen. Ein Umweg von 15 Kilometern ist dazu nötig. Nach Portugalete führt überhaupt noch keine Verbindung. Der folgende Teil des Berichts gibt Einblick in das Missionsbewusstsein jener Männer, die freiwillig in der Legion Condor unter Francos Fahnen kämpften. Bei aller Siegesfreude darf die noch bestehende Front nicht vergessen werden. Die roten Bonzen hetzen das Volk noch auf und sprechen von der Wiedereinnahme Bilbaos. Man greift sich an den Kopf. Wie bringen die da drüben ihre Soldaten auch noch einen Schritt vor? Das kann nur der Terror fertig bringen, nur die gemeinsten Lügen und der Alkohol. Ich bin froh, als ich wieder draußen bin in meiner Villa, allein unter uns Deutschen. Diese demoralisierte Welt hat mich arg mitgenommen. Das war bestimmt das Schlimmste, was ich in dem ganzen Krieg sehen musste. Franco führt den größten Befreiungskampf der Welt. Wie erhebend ist doch das Gefühl, da mitarbeiten zu können, wenn es auch in einem fremden Land ist. Wäre das in Deutschland so gekommen, wären wir alle nicht mehr am Leben. Die Größe unserer Mission wird mir immer klarer. Was hätte der Bolschewismus in Europa angerichtet, wenn die Hilfe unseres Führers nicht so schlagartig und wirksam eingesetzt hätte? Und die Welt schreit gegen uns, hilft noch den Zerstörern, ihr Vernichtungswerk weiterzutreiben. Sind wir denn die einzigen Vernünftigen auf der Welt? Weiß denn die Welt nicht die Wahrheit? Ich muss gestehen, ich habe sie auch nicht in ihrer ganzen Ausdehnung gewusst. Jetzt erst sind mir ganz die Augen aufgegangen. Ich bin stolzer geworden, ein Soldat des Führers zu sein, der mitkämpfen kann für eine schönere Zukunft Deutschlands und der Welt. Dieser Hymne eines Kämpfers für die nationalsozialistisch-faschistische Weltherrschaft sei hier der Bericht eines Soldaten der baskisch-republikanischen Armee über die letzten Tage vor dem Zusammenbruch der Front im Norden zwischen Bilbao und Santander gegenübergestellt. In diesen Monaten war unser Leben eine einzige heftige Anstrengung, um den Feind zurückzuhalten. Wir glaubten, einen eisernen Ring rund um Bilbao gezogen zu haben, aber wir hatten weder Menschen noch Material, um diesen Ring hinreichend zu besetzen. Und was das Schlimmste war, der Mann, der diese Verteidigungsanlage entworfen hatte, lief zum Feind über. Dies war umso schlimmer, als man ihn bis dahin für einen engen Freund des Präsidenten der Baskischen Republik gehalten hatte. Man schickte uns in die Berge, die das Tal von Llodio überblicken, und wir kämpften dort 1,5 Monate, während Bilbao fiel und unsere Verluste nahmen zu, bis wir nur noch eine Handvoll Männer auf aussichtslosem Posten waren. Wir konnten den Feind in der Ferne sehen. Er hatte Tanks und Artillerie und Flugzeuge. Er fuhr seine schwersten Geschütze neben der Statue der Jungfrau von Ordunia auf. Aber wir hielten aus, länger als wir das selbst gedacht hätten. Wir nahmen San Pedro. Wir vertrieben die Araber mit aufgepflanztem Seitengewehr aus dem Ort. Wir kämpften entlang der Klippen, die in einer Höhe von 300 Fuß das Tal umgeben. Und wenn ihre schweren Geschütze unsere Stellungen ausgemacht hatten, gruben sie Krater an Krater mit ihren starken Geschossen in den Boden. Wir griffen an, wurden abgeschlagen, griffen wieder an und wurden wieder abgeschlagen. Wir hatten lange nicht geschlafen, wir hatten nichts zu essen und unsere Munition ging zu Ende. So zogen wir uns nach Santander zurück, in die letzte Stadt, die sich noch in unserer Hand befand. Das sollte nicht lange dauern. Zum ersten Mal sah ich die Bevölkerung völlig verzweifelt. Die Menschen waren betrunken von Verzweiflung und betrunken von Wein. Wir gingen durch die Straßen und zerschlugen jede Flasche, derer wir habhaft werden konnten. Ich sah einen jungen Soldaten, der sein Mädchen zum letzten Mal umarmen wollte, und dann explodierte die Handgranate, die er bei sich trug. Ich sah ein Schiff mit Flüchtlingen und Soldaten auslaufen, und der Kapitän winkte uns angstvoll zu, denn er wusste, dass das Schiff überladen war, aber keiner der Passagiere wollte von Bord gehen, also fuhr das Schiff ab, und kurz darauf sank es, und alle ertranken. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 89. Teil. Eine Niemandslandproduktion, 2018. Literaturhinweis: C.G. Stackelberg, Legion Condor, Deutsche Freiwillige in Spanien, Berlin, 1939. Zitiert nach »Der Spanische Bürgerkrieg in Augenzeugenberichten«. Herausgegeben und eingeleitet von Hans-Christian Kirsch. Erschienen im Karl Rauch Verlag Düsseldorf 1967. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes. es mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás mi corazón en un barquito de vela. Me verás cruzar el puente en un barquito de vela. ¡Venga, vaya para acá, señora! ¡Qué gritas! ¡Una vuelta! ¡Sí, señora! ¡Puedes escribir! ¡Ya sabes mi paradero! ¡Qué gritas! ¡Puedes escribir! Ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Sieh die Sterne fallen vom Himmel, draußen weht ein anderer Wind. Liebste, die Sterne fallen vom Himmel, Regen läuft dir übers Kinn. Wirst du dich an uns erinnern, wenn ich dann draußen und auf anderen Routen bin? Ich sah dich auf dem Leuchtturm stehen, neben dem Soldat auf Zeit. Auf dem Leuchtturm bei ihm stehen, in deinem allerschönsten Kleid. Hab meine Träume eingenordet, mein Herz verschnürt und bin zum Ablegen bereit. Wir gingen stromauf und flussabwärts, zusammen Hand in Hand, suchten bergauf und feldeinwärts deinen blauen Diamant. Ich klopf mir aus meinen Stiefeln Kieselsteine und den gelben Ufersand. Nein, ich schreib dir keine Briefe, kein Gedicht und auch kein Lied. Wart nicht mehr auf meine Briefe, ist viel zu viel, dass ich dir schrieb. All die Blätter an den Tagen, in den Nächten, als die wilden Schwäne schrien. Wenn wir uns einmal begegnen, werde ich dich vielleicht verstehen. Wir uns einmal noch begegnen, in 7 Jahren oder 10, wirst du mir in die Arme fallen, wie ein Herz und mir die Fessel nehmen. From Oregon. You're listening to Nima's Land 91.4 FM in Barcelona, and I greet all the listeners of that wonderful radio show, 20 years on air in Barcelona, a free voice in a world of little freedom. That's the truth. Als ich auf die Straße trat, versuchte ich zuerst die Zeit zu entziffern, die die Litfaßsäulenuhr an der Straßenbahnhaltestelle anzeigte. Sie leuchtete weit hin und gab mir noch 15 Minuten. Es war noch nicht ganz dunkel und der Himmel über mir war schön in seinem dunkelblauen Strahlen, das mit einer leichten Silberschicht überzogen schien. Mir schossen die Tränen in die Augen und sie liefen über die Wangen, an den Nasenflügeln entlang, über die Oberlippe, bis ich sie mit meiner durstigen Zunge abfing und schluckte. Das war schon das dritte oder vierte Mal an diesem Tag gewesen und meine wollenen Handschuhe, mit denen ich anschließend die überquellenden Augen und das nasse Gesicht abtupfte, waren noch nicht wieder getrocknet. Die vergangene Nacht hatte ich nicht geschlafen. Ich hatte auf den Bildschirm gestarrt, während hinter mir die TV-Spieler surrten und meinen Befehlen nachgingen, die Bilder wieder zu finden, die in meiner Erinnerung die wichtigste, unersetzbarlichste Rolle des Filmes spielten. Es war eigentlich ja nur ein Bild. Jedenfalls war es nur dieses eine Bild, das ich suchte, das ich brauchte. Aber ich hatte unzählige Versionen davon aufgenommen, aus allen nur erdenklichen Perspektiven, in unterschiedlichsten Lichtverhältnissen, und ich hatte ein und dasselbe Bild an anderen Orten, zu anderen Zeiten, wieder und wieder aufleben lassen. Und wieder, 25 Bänder à 60 Minuten lang, spulten die Maschinen vor und zurück und blieben nirgendwo stehen. Das Bild war aber gespeichert. Das Programm meldete mir jedes Mal aufs Neue diese vielen kahlen Stellen, an denen das Bild so oder so hätte erscheinen müssen. So oder so hätte es mich beruhigt, meine Seele besänftigt und mir vorübergehend den erbärmlichen Schmerz in der Magenschlinge genommen. Einen samtenen Seufzer lang wäre ich glücklich gewesen. Nur nicht aufgeben, fortfahren, vor und zurück, bis ich mich auf dem Boden liegend wiederfand. Ich war ganz nackt und mein Körper einer Eisbahn gleich. Kreuz und quer und hin und her gingen die Spuren, die die Kufen meiner Sehnsüchte in die eiskalte Oberfläche der Haut gezeichnet hatten. Ich leuchtete. Ich stand unter Hochspannung. Ich konnte meine Nerven sehen, die Adern und Gefäße und die Gelenke wie Knotenpunkte, wo sich das Licht so bündelte, dass es schwarz wurde, aber nicht stumpf. Ich hob die Arme und hielt meine Hände ganz nah an mein Gesicht, ohne es zu berühren. Da erkannte ich plötzlich zwischen meiner Haut und den flirrenden und zirrenden Glasfasersträngen mein schwindendes Ich in einer Schicht Leuchtgas davonwabern, hinan und hinab in ein weißes, blödes Nichts. Camille, du hast mir alles gegeben und nichts übrig gelassen. Wo bin ich jetzt? Als ich auf die Straße trat, versuchte ich zuerst die Zeit zu entziffern, die die Litfaßsäulenuhr an der Straßenbahnhaltestelle anzeigte. Sie leuchtete weit hin und gab mir noch 7 Minuten. Es war noch nicht ganz dunkel und der Himmel über mir war schön in seinem dunkelblauen Strahlen, das mit einer leichten Silberschicht überzogen schien. Während ich lief, überflog mich ein Teppich kehlig schnarrender Krähen in entgegengesetzter Richtung. Obwohl ich zügig ging, lief ich mehrere Minuten lang unter dieser Vogelwolke her, freute mich über das wilde Leben auf dunkelblauem Grund und hoffte inständig, dass die Viecher im Fluge ihre Kloaken zusammenkneifen. In der Straßenbahn nahm ich die anderen Fahrgäste nur flüchtig wahr. Ich betrachtete ganz konzentriert mein Spiegelbild im Fenster gegenüber, ließ hin und wieder die vorbeigleitenden Gebäude, den dunklen ehemaligen Knast, das dampfende Relaiswerk, das lichtgepunktete Rummelsburger Ufer in den Vordergrund rücken, um dann wieder auf mein Bild zurückzuschalten, scharf zu stellen, und es bereitete mir großes Vergnügen. Dieses Bild, auch wenn es mir nicht immer gefällt, wird mir bleiben, solange ich lebe. Für alle Veränderungen daran und ihre Konsequenzen bin ich alleine verantwortlich. Lange habe ich mich auch für das Bild Camilles zuständig gefühlt. Ich habe habe sie doch erst zu dem gemacht, was ich war. Mein doppeltes Lottchen. Sie konnte doch alles tun, was ich wollte und hatte allen Grund dazu anzunehmen, dass sie ohne mich nicht existieren könnte. Dass ihrem Bild die kräftigen Farben, die starken Kontraste, die Klarheit und Schärfe, die Helligkeit und Herrlichkeit abhanden kommen würde, wenn ich mich abwendete, wenn ich mich mir und mir in einer anderen zuwendete, so wie sie es nun getan hat. Wenn ich ehrlich bin, haben unsere beiden Bilder in all den Jahren doch nur für den Bruchteil einer Sekunde wirklich eins zu eins übereinander gelegen. Und über eine längere Brücke hätten wir unsere Liebe so, eins zu eins, auch gar nicht tragen können. Stelle man sich vor, wir wären immer beide gleichzeitig vor Anker gegangen. Sie in Port Sorrow und ich in Port Pain. Keine Meile hätten wir zurückgelegt, keine Welten erobert, das Kap der guten Hoffnung nicht gesehen und nicht erkannt im Sturm, im Drang. Am Frankfurter Tor bin ich ausgestiegen. Als ich auf die Straße trat, versuchte ich zuerst die Zeit zu entziffern, die die Litfaßsäulenuhr an der Straßenbahnhaltestelle anzeigte. Sie leuchtete weit hin und gab mir noch 3 Minuten. Der Sturm und Drang, der jetzt so orientierungslos in meinem Käfig an den Gitterstäben rüttelt, ließ mich loslaufen. An der Treppe zur U-Bahn-Station vorbei, in die noch fernen Lichter der Leuchtreklamen über dem Alexanderplatz. Mir schossen die Tränen in die Augen und sie liefen über die Wangen, an den Nasenflügeln entlang, über die Oberlippe, bis ich sie mit meiner durstigen Zunge abfing und schluckte. Das war schon das 4. oder 5. Mal an diesem Tag gewesen und meine wollenen Handschuhe, mit denen ich anschließend die überquellenden Augen und das nasse Gesicht abtupfte, waren noch nicht wieder getrocknet. Die vergangene Nacht hatte ich nicht geschlafen. Ich hatte auf dem Bildschirm gestarrt, während hinter mir die TV-Spieler sorgten und meinen Befehlen nachgingen, die Bilder wiederzufinden, die in meiner Erinnerung die wichtigste, unersetzbarlichste Rolle des Filmes spielten. Ich habe sogar in der übervollen Fotokiste nach dem Bild Camilles gesucht, das ich mir von ihr gemacht hatte und ohne das ich nicht würde leben können, so oder so. Vielleicht werde ich es finden, sobald ich aufhöre zu weinen. Ich kann doch durch diesen Tränenschleier mein eigenes Ich kaum erkennen. Im Videorekorder steckte noch die Kopie des Filmes, den Camille wenige Wochen vor ihrer Abreise aus ihren Lieblingssequenzen unseres gemeinsamen Drehs in Port Hope geschnitten hatte. Camilles köstliche Häppchen stand dort im Vorspann zu lesen. Und dies ist nur ein Vorschlag. Die Erkenntnis, dass ich nun gefunden hatte, was ich suchte, umhüllte mich, während das Band lief, wie eine frisch bezogene Daunendecke. Mit diesem dunklen Knistern eines Lagerfeuers in einer windgeschützten Kuhle im Wüstensand. Als ich auf die Straße trat, versuchte ich zuerst die Zeit zu entziffern, die die Litfaßsäulenuhr an der Straßenbahnhaltestelle anzeigte. Sie leuchtete weit hin und gab mir noch 0 Minuten. Hallo Leute, ihr hört Niemandsland, 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Bewölkter Vormittagshimmel hier über der gräflichen Stadt Barcelona. Es ist 10:45. Allen denjenigen, die jetzt gerade aus dem Bett gefallen oder gekommen oder gestiegen oder gekrochen sind, rufe ich ein fröhliches Guten Morgen zu. Wir hatten gerade ein Spoken Word Gedicht gehört von einer sehr faszinierenden Künstlerin. Sie heißt Katharina Frank und sie ist mit einem neuen Album da. Das Album heißt Musik, Musik. Wer ist Katharina Frank? Einige von Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde, werden sich noch an die Gruppe Rainbirds erinnern. Katharina Frank war die Frontfrau dieser Gruppe. Und Mittlerweile ist sie schon lange solo unterwegs mit Spoken Word-Titeln, Hörspielen, Pop- und Rocksongs. Nun veröffentlicht die charismatische Sängerin das Album Musik Musik. Darauf erzählt sie von Wut, Sehnsucht und Liebe. Die in Berlin und dem brandenburgischen Neuruppin ansässige Musikerin Katharina Frank macht schon lange ihr eigenes Ding, jenseits der Spuren der Rainbirds und Hits wie Blueprint. Dazu gehört, also wie gesagt, Spoken Word. Hörspiele, Musik im Trio mit FM-Einheit übrigens von den einstürzenden Neubauten oder der Gesang beim musikalisch-literarischen Projekt Club der Toten Dichter. Mit Musik Musik hat Frau Katharina Frank nun ihr fünftes Soloalbum veröffentlicht. Songs zwischen Pop, Rock und Chanson. Mal schlicht eindringliche Balladen, mal fast symphonische Stücke. Alles am Titel mit deutschen Texten rund um die Themen Liebe, Sehnsucht und Wut. Denn das ist es, was Katharina Frank immer wieder vorantreibt. So nimmt sie auf ihrem vielleicht deutlichsten politischen Album auch Bezug auf die Pegida-Bewegung und das Erstarken der Unzufriedenheit und Frustration in Teilen der Gesellschaft. Sie versuche darauf hinzuweisen, so sagt sie, dass man sich mit seiner Wut und dem Gefühl, in eine Sackgasse gelaufen zu sein, auch anders auseinandersetzen könne, als einfach wieder auf andere, Schwächere herumzuhauen. Das sagte Frau Frank im Deutschlandfunk. Noch ein Lied von Frau Katharina Frank, beziehungsweise einen Spoken-Word-Text. Er heißt Holz, eigentlich ein sehr aktuelles Thema, auf das wir gleich zurückkommen werden. Es wird nämlich gerade der legendäre Hambacher Forst abgeholzt. Eine unglaubliche Geschichte, ein Umweltverbrechen, das vor aller Augen stattfindet unter der Regierung Merkel. Trotz des Klimawandels, trotz der Klimakatastrophe will dort eine Braunkohlefirma unter diesem, sagen wir mal, deutschen Urwald an die Braunkohle ran, die sehr wahrscheinlich überhaupt nicht mehr benutzt wird, weil nämlich gerade eine Kommission darüber entscheiden wird, ob in Zukunft überhaupt weiter Braunkohle benutzt werden darf, aus umweltpolitischen Gründen. Ein Skandal, ein unglaublicher Vorfall. Darüber werden wir gleich berichten. Holz von Katharina Frank. Scheiße, ich hab was gelöscht. Hab nicht aufgepasst. Und schöne Bilder sind der Erinnerung entgangen. Entwichen ist der Geist aus dem Flakon. Memories. Ein amerikanisches Parfum mit französischem Akzent. Es war aber wohl eher ein Holzfässchen aus dem Redwood Forest. Ein paar Tropfen auf den heißen Stein gingen daneben. Träufel, Träufel. Fielen auf diese Fetzen Löschpapier, die ich nun zusammenklaube, von dem Bühnenbretterboden. Bretter, die meine Welt bedeuten. Holzkopf, der ich bin. Und solange ich denken kann, will ich mich daran erinnern, wie es war, als es so warm war. Und wir auf den Bäuchen lagen, wie die Feuersalamander am Strand, ineinander verschlungene Schlitterspuren im Sand, Trampelpfade hinunter zum See, Holzwege, die wir gegangen waren, schon ganz lange so nebeneinander. Guten Tag. Und wie ich mit geschlossenen Augen und geschürzten Lippen nach deinem Venushügel suchend durch eine Körperlandschaft schlenderte, die ich noch nicht kannte. Und du sagtest, nie und nimmer war das heute hier dein erstes Mal. Und ich sagte, doch, doch, doch, murmel, murmel. Bis du gehen musstest, weil die Mücken kamen. Trotz der kokelnden Gartengrillanzünder, an denen ich mir die Finger verbrannte, die doch lange noch nach dir rochen. Und vor allem nach Holz. Und solange ich denken kann, will ich mich daran erinnern, wie es war, als es so warm war und wir auf den Bäuchen lagen. Wie die Feuersalamander am Strand, ineinander verschlungene Schlitterspuren im Sand, Trampelpfade hinunter zum See, Holzwege, die wir gegangen waren, schon ganz lange so, nebeneinander, guten Tag. Und wie ich, mit geschlossenen Augen und geschürzten Lippen, nach deinem Venushügel suchend, durch eine Körperlandschaft schlenderte, die ich noch nicht kannte, und du sagtest, nie und nimmer war das heute hier dein erstes Mal. Und ich sagte, doch, doch, doch, und murmel, murmel, bis du gehen musstest, weil die Mücken kamen. Trotz der kokelnden Gartengrillanzünder, an denen ich mir die Finger verbrannte, die doch lange noch nach dir rochen und vor allem nach Holz. Mein geliebtes Holz. Mein geliebtes Holz, mein geliebtes Holz. Die Polizei geht weiter gegen Waldschützer an Tagebaurand in Nordrhein-Westfalen vor. Es gibt eine Solidaritätsaktion in Berlin, aber das Gericht erlaubt leider die Räumung. Im Hambi, wie der Hambacher Forst von vielen Umweltschützern genannt wird, hat die Polizei am Freitag Vorbereitungen zur Räumung eines der größten Baumhausdörfer getroffen. Der Weg in die Siedlung Oaktown wurde verbreitert, um schweres Gerät in den Wald zu bringen. Mittlerweile wissen wir natürlich, die räumen schon, und wir schalten mal gerade zu einem Bericht, der den letzten Stand der Räumungsaktion dieses Waldmordes der nordrhein-westfälischen Landesregierung beziehungsweise der Polizei zeigt. Die Polizei hat im Hambacher Forst die umstrittene Räumung der Baumhäuser fortgesetzt. Umweltschützer und Braunkohlegegner wollen den Energiekonzern RWE daran hindern, gut 100 Hektar Wald abzuholzen. Einige leben bereits seit Jahren in dem Protestcamp. Nach der Rodung will RWE dort Kohle abbauen. Die Polizei hat erste Bäume fällen lassen, um näher an die Baumhäuser heranzukommen. Mit Hubsteigern holen sie die Demonstranten herunter. Bislang laufen die Räumungsmaßnahmen ohne größere Zwischenfälle. Sie werden sich aber wohl noch wochenlang hinziehen. Wir haben gestern insgesamt 4 Baumhäuser geräumt. Und wenn wir davon ausgehen, dass hier 51 oder mehr Baumhäuser noch im Wald stehen, dann kann man ungefähr hochrechnen, dass es eine ganze Zeit in Anspruch nimmt. Wir sind natürlich auch angehalten, damit äußerster Vorsicht und Behutsamkeit vorzugehen. Wir wollen nicht, dass von den Waldbesetzern und auch keine Kollegen zu Schaden kommen. Die Aktivisten halten sich an den Armen, sie singen. Bis zum letzten Moment wollen sie ein Zeichen setzen gegen die Rodung des Hambacher Forstes, gegen den Abbau von Braunkohle. RWE hingegen sagt, ohne den Kohleabbau im Hambacher Forst sei die Energieversorgung in Gefahr. Die Konsequenz aus einem Nicht-Weiterbetreiben des Tagebaus Hambach wäre das Einstellen der Kohleversorgung und wäre der Verzicht auf 15% der Stromerzeugung in Nordrhein-Westfalen. Und es ist nicht nur die Menge, sondern ist die durchgehende Bereitstellung dieser Energie und auch der bezahlbaren Energie. Einen Eilantrag der Demonstranten auf einen Stopp der Räumung hat das Oberverwaltungsgericht in Münster heute abgelehnt. In Berlin haben am Vormittag Braunkohlegegner die Landesvertretung Nordrhein-Westfalens besetzt. Die Polizei hat die Aktion wenig später beendet. Ja, die fahren alle Geschütze auf, die sie haben, juristisch und mit ihren üblichen Argumenten. Dann wird natürlich der Strom teurer und so weiter und so weiter. Langfristig so ein funktionierendes Naturschutzgebiet abzuräumen, ist kurzsichtig, dumm, kriminell und trägt weiter zur Zerstörung dieses Planeten bei. Das wissen wir mittlerweile. Dass gerade ein Land und eine Regierung wie die Regierung in Deutschland, die sich immer damit brüstet, den Menschen zu helfen und alles zu tun, dass gerade so eine Regierung so etwas zulässt, ist erstaunlich, beziehungsweise zeigt natürlich auch den verlogenen Charakter ihrer ganzen Statements von Menschenrechten und Umweltschutz und was die alles so tagtäglich von sich geben. Dahinter steht eine ganz andere Agenda. Und wenn es nicht mehr anders geht, dann packen sie halt den Hammer aus. Begründet wurde das Abholzen mit fehlendem Brandschutz in den Baumhäusern. So ein Unsinn. Dann müsste also an jedem Baum ein Feuerlöcher hängen und ein Brandschutzprotokollkasten und ein Hammer, mit dem man diesen dann einschlägt und so weiter und so weiter. Eine groteske Argumentation. Die Umweltaktivisten halten das natürlich für vorgeschoben. Vor einigen Wochen, als im Hochsommer tatsächlich Brandgefahr bestanden habe, hätten die Polizisten eine Waldbewohnerin die Feuerlöcher weggenommen. Das sagte eine Aktivistin vom Bündnis Ende Gelände Berlin am Freitag in der Hauptstadt. Das heißt, die hätten gerne gehabt, dass dieser Wald abgebrannt wäre. Und viele wundern sich natürlich, dass sie nicht selbst, beziehungsweise RWE, der Energiekonzern, nicht selbst Feuer gelegt hat. Dort hatten 20 Demonstranten die Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen blockiert. Ihr Protest richtete sich gegen die politisch Verantwortlichen. Zum einen die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, welche aktiv RWE unterstützt, und zum anderen die Bundesregierung, welche den Kohleausstieg nicht voranbringe, so eine weitere Aktivistin gegenüber der jungen Welt. Am Donnerstag hatte die Polizei mit der Räumung, wie gesagt, der Baumhäuser von Umweltschützern und Gegnern der Braunkohleverstromung begonnen. Das hatten wir gerade gehört. Der Energiekonzern RWE will im Herbst weite Teile des Waldes abholzen, um weiter Braunkohle abbaggern zu können. Ich weiß nicht, ob Sie mal ein Foto von diesen Abbaggerflächen gesehen haben. Das ist unglaublich, wie wir auch bei unserem kleinen Report über Gerhard Gundermann erzählt haben. Das sind gewaltige Bagger, die da ganz tief in den Erdboden reinwühlen, die Erde praktisch zerstören, aufwühlen, ganze Schichten abtragen. Und irgendwann in 10, 20, 30 Jahren, wenn das alles weggebaggert ist und die Umwelt zerstört ist, dann erklärt man den Menschen, werde man da wieder etwas anpflanzen. Die Baumhäuser gelten inzwischen als Symbol des Widerstands gegen die Nutzung fossiler Energieträger und damit verbundener Klimabelastung. Wie dpa berichtete, lehnte das Oberverwaltungsgericht OVG in Münster, Münster lässt grüßen, die schützen natürlich rechte Politiker, aber keinen guten Wald, einen Stopp der Räumungen von Baumhäusern im Hamburger Forst am Freitag ab. Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts ist nicht anfechtbar, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Ob die Räumungsanordnung rechtmäßig sei, müsse ein späteres Klageverfahren klären, teilte weiterhin das Oberverwaltungsgericht mit. Der Staat muss sich durchsetzen, sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul von der CDU am Freitag im Deutschlandfunk. Es seien immer mehr Kriminelle auch aus dem Ausland angereist und man habe Waffen gefunden, sagt dieser gleiche Mann. Auch der Vorsitzende der Gewerkschaft IGBCE, Michael Vasiladis, sieht laut Redaktionsnetzwerk Deutschland im Hambacher Forst schon länger keinen Raum mehr für friedlichen Protest und eine offene Streitkultur. Die Aktivisten vor der Landesvertretung in Berlin verwiesen hingegen im Gespräch mit Junger Welt auf die Unverhältnismäßigkeit der Polizeieinsätze im Forst im Verhältnis zu denen während der rechten Aufmärsche in Chemnitz. In ihren Augen sei das Vorgehen ein weiterer Versuch, legitime Proteste zu kriminalisieren. Im Streit um das Braunkohlerevier Hambacher Forst müssen sich derweil auch die Delegierten in der von der Bundesregierung eingesetzten sogenannten Kohlekommission entscheiden, auf welcher Seite sie stehen wollen.

In Madrid ist am Mittwochabend der Schauspieler und Theaterproduzent Willy Toledo festgenommen und über Nacht inhaftiert worden. Grundlage dafür war ein in der vergangenen Woche erlassener Haftbefehl, durch den der Richter sicherstellen wollte, dass Toledo einer Vorladung für den vorgestrigen Donnerstag Folge leisten würde. Nach der Befragung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Wie das Online-Portal Publico am Donnerstag berichtete, wies Toledo bei dieser Anhörung alle Vorwürfe zurück. Er habe kein Verbrechen begangen, bekräftigte er seine Aussagen, die er bereits im Juli schriftlich beim zuständigen Ermittlungsrichter eingereicht hatte. Es wäre nicht nötig gewesen, mich wegen solch einer Anzeige einem Richter und Staatsanwalt vorzuführen. Toledo kritisierte, dass das spanische Strafrecht mitten im 21. Jahrhundert noch immer 5 Paragraphen beinhaltet, die im Zusammenhang mit der Beleidigung religiöser Gefühle stehen. Klingt ein bisschen nach Bayern, nicht wahr? Bleiben wir in Spanien. Eine zweite Meldung aus Madrid. Endlich, endlich, endlich. Wir haben gesehen, Angehörige sind in Tränen ausgebrochen. Angehörige der Opfer des faschistischen Franco-Regimes. Spaniens Parlament hat nämlich für die Exhumierung des Diktators Franco gestimmt. Das spanische Parlament in Madrid hat am Donnerstag den Weg für die Exhumierung der Überreste des faschistischen Diktators Francisco Franco freigemacht. Die Abgeordneten billigten am Donnerstag mit 172 Ja-Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 164 Enthaltungen ein entsprechendes Dekret der Regierung des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez. Das Kabinett hatte im August die Umbettung der sterblichen Überreste des Diktators aus einer Kirche im sogenannten Valle de los Caídos, Cuelgamuros, angeordnet. Das 50 Kilometer nördlich von Madrid gelegene Mausoleum Francos, eine monumentale Anlage mit einem 150 Meter hohen Steinkreuz, ist eine Pilgerstätte für Anhänger der Faschisten. Nach dem Willen von Sánchez soll dort nun eine Ruhestätte für die Opfer des Krieges entstehen. Einen Schlag gegen die Freiheiten im Netz gab es leider auch diese Woche. Die Googles dieser Welt haben gewonnen. Das EU-Parlament verlangt, dass bei allen Uploads im Internet zuerst das Urheberrecht geprüft wird. Einfach uploaden war also gestern. Jetzt muss immer erst auf Urheberrechtsverletzungen geprüft werden. Und was das heißt, das kann man sich lebhaft vorstellen. Da ist dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Sie haben gewonnen. Die Googles dieser Welt haben sich durchgesetzt. Nach monatelangen Debatten haben sich die EU-Parlamentarierinnen nun tatsächlich dazu durchgerungen, Upload-Filter in der EU zu genehmigen. Die mindestens genauso lange Lobbyarbeit der von allem US-amerikanischen IT-Riesen scheint sich gelohnt zu haben. Künftig müssen alle Videos, Soundbits oder Bilder vor der Veröffentlichung auf Internetplattformen auf mögliche Urheberrechtsverletzungen hin geprüft werden. Die Gefahr ist enorm, dass Inhalte, die manchem Lobbyisten überhaupt nicht gefallen, gar nicht erst erscheinen oder ganz schnell wieder gelöscht werden. Das könnte schnell das Ende sogenannter Memes, also der Verfremdung von Inhalten in satirischer Form oder von Audio- oder Videoremixes, bedeuten. Einer der größten Gegner, Wikipedia, hatte sogar zeitweise aus Protest gegen die Filterpflichten ihre Seiten gesperrt. Schnell wurde klar, welche Dimensionen solche Sperren haben. Wer nutzt nicht Wikipedia, um sich zu welcher Frage auch immer schnell mal schlau zu machen? Die Befürworterinnen des Gesetzes versuchten über Monate hinweg, die Argumente von Netzaktivisten, von Streiter und Streiterinnen für die Meinungs- und Pressefreiheit als Panikmache darzustellen. Nicht selten wurde sie als irre Vorstellung derjenigen tituliert, die sich gegen jegliche Kontrolle im Internet stellen. Ignoriert wurde selbstverständlich auch, dass erst vor wenigen Wochen tausende Menschen in ganz Europa auf die Straße gingen, um gegen die Filterpflichten zu demonstrieren. Gebracht hat der Protest also nur wenig. Dabei gab es prominente Unterstützung weltweit von Musikerinnen, Schauspielerinnen, Schauspielern, Politikerinnen und Politikern aus allen Parteien. Die EU-Parlamentarierinnen stimmten nun mit großer Mehrheit für die Einführung von Filtern. Nun sind die EU-Staaten dran. Sie allein könnten noch abwenden, dass die Upload-Filter gängige Praxis im Netz werden und damit ein großes Stück der Freiheit im Internet verloren geht. Hören wir die Nachrichten von der Tagesschau in 100 Sekunden vom heutigen 15. September 2018. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Mindestens 4 Tote in den USA durch Tropensturm Florence. Er bewegt sich nur langsam voran und führt extrem große Regenmengen mit sich. Weite Landstriche in North und South Carolina sowie in Virginia stehen unter Wasser. Taifun Mangkhut trifft auf Philippinen. Mit Windböen von bis zu 260 Kilometer pro Stunde erreichte er den Norden der Hauptinsel Luzon. Mehr als 4 Millionen Menschen haben keinen Strom. Häuser, Straßen und Brücken sind zerstört. Parteitag der CSU in München. Die Spitzen der Christsozialen wollen die Delegierten heute auf die heiße Phase vor der Landtagswahl in 4 Wochen einschwören. Hauptredner sind Parteichef Seehofer und Ministerpräsident Söder. Die CSU könnte Umfragen zufolge ihre absolute Mehrheit verlieren. Nachrüstung älterer Dieselautos. Die Kommunen fordern schnelles Handeln der Politik, ohne betroffene Autobesitzer zu belasten. Bundesverkehrsminister Scheuer hatte gestern ein neues Konzept für Nachrüstungen angekündigt. Dafür würden auch die Automobilhersteller gebraucht. Manafort schließt Vereinbarung mit Staatsanwaltschaft. Der Ex-Wahlkampfmanager von US-Präsident Trump kündigte an, bei den Ermittlungen zur Russland-Affäre zu kooperieren. Dabei geht es um mögliche Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Moskau vor der Präsidentenwahl 2016. Im Gegenzug wurde ein weiterer Prozess gegen Manafort abgesagt. Und das Wetter im Norden sowie in Süd- und Ostbayern einzelne Schauer, sonst trocken, zwischen Main und Donau längere Zeit Sonne, Höchstwerte von 16 Grad auf Sylt, am Oberrhein 23 Grad. Freiwillig innerhalb der nächsten 30 Minuten räumen und deren Nutzung unterlassen, werde ich die Räumung in Anwendung des unmittelbaren Zwanges vornehmen. Bitte nehmen Sie beim Verlassen der Baumhäuser Ihre persönlichen Gegenstände mit. Mit diesen Worten eines Vertreters des Kreises Kerpen fing er am frühen Donnerstagmorgen an. Einer der größten Polizeieinsätze in der jüngeren Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen. Kurz nach Sonnenaufgang rückten tausende Beamte an, um den Hambacher Forst zu räumen. Schon seit 2012 wird der Wald am Rande des Tagebaus immer wieder von Braunkohlegegnern besetzt. Nun aber ging mit dieser kurzfristigen Aktion alles ganz schnell. Veranlasst hatte die das NRW-Bauministerium. Offizielle Begründung: die zahlreichen Baumhäuser im Wald verstößen gegen die Brandschutzordnung. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben. Dass die Besetzer das nicht widerstandslos hinnehmen würden, war zu erwarten. Sie verharrten auf den Bäumen, bildeten eine Sitzblockade. Weitestgehend blieb es zunächst friedlich. Bis zum Mittag gerieten Einsatzkräfte und Aktivisten nur einmal unschön aneinander. In der Folge jedoch berichtete die Polizei vermehrt von Angriffen auf die Beamte. Während der Mann das erzählt, sehe ich hier die Bilder und man sieht, wie die Polizei völlig brutal gegen die Demonstranten vorgeht. Ein Riesen-Robocop greift einer jungen Frau völlig brutal ins Gesicht. Weil heute Morgen war es noch ganz still im Wald und auf einmal kamen, ja, rückten sozusagen diese Hundertschaften an Polizei an und begannen dann erstmal damit, eine friedliche Sitzblockade hier aufzulösen von evangelischen Pfarrern hier aus der Region. Und das ist einfach, ja, es ist einfach traurig mit anzusehen, wie hier ein Wald sozusagen zum Symbol einer Auseinandersetzung führt, die viel größer ist als nur dieser Wald. Im Endeffekt geht es um unsere Zukunft und darum, dass wir jetzt in Deutschland konstruktiv an einem Kohleausstieg natürlich arbeiten müssen. Und jetzt so eine Situation hier zu eskalieren in diesem Wald, das geht völlig in die falsche Richtung. An einer Eskalation dürfte auch der Polizei nicht gelegen sein, die bei der Räumungsaktion ohnehin nur Amtshilfe leistete und wahrscheinlich noch in den kommenden Wochen leisten wird. Nachdem bis zum Donnerstagmittag erst zwei Plattformen geräumt werden konnten, ist ein nahendes Ende der Aktion nicht in Sicht. Die Frau, die wir vorhin gehört haben, war eine Sprecherin von Greenpeace, die ebenfalls im Hambacher Forst vor Ort aktiv ist und sich wehrt gegen die Abholzung dieses Naturwaldes. Weitere Meldungen. Halle. Bei einer Demonstration in Halle ist am Montagabend mehrfach der Hitlergruß gezeigt worden. Insgesamt seien 14 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, wie eine Polizeisprecherin laut Reuters Mitteilung vom Dienstag bekannt gab. Mehrere hundert Menschen seien zur traditionellen Montagsdemo gekommen. Mittlerweile gab es auch schon ein Urteil. Ein junger Mann ist zu 5 Monaten Gefängnis ohne Bewährung wegen Zeigen des Hitlergrußes verurteilt worden. Barcelona. Hunderttausende Menschen sind am Dienstag in Barcelona auf die Straße gegangen, um für die Schaffung einer katalanischen Republik und für die Abspaltung von Spanien und die Freilassung inhaftierter Politiker zu demonstrieren. Bereits mehrere Stunden vor dem offiziellen Beginn der Kundgebung waren in der Hauptstadt der autonomen Gemeinschaft überall Menschen zu sehen, die katalanische Fahnen, Plakate oder das offizielle rote T-Shirt der Demonstration anlässlich des 304. Nationalfeiertags der Region trugen. Nach Angaben der katalanischen Nationalversammlung hatten bis Montagabend rund 460.000 Menschen im Internet ihre Teilnahme angemeldet. Wir haben es natürlich live gesehen. Es war eine gewaltige Massenveranstaltung, eine der größten Massenaufmärsche weltweit. Es waren ungefähr 1 Million Menschen unterwegs. Mexiko-Stadt. In Mexiko sind laut einer Studie binnen eines Jahres 175 Politiker ermordet worden. Unter ihnen waren auch viele Kandidaten für die Wahlen am 1. Juli des Jahres. Mindestens 850 weitere Politiker wurden Ziel von Aggressionen. Die am Montag Ortszeit veröffentlichte Studie der Consulting-Firma Etelect umfasst den Zeitraum von Anfang September 2017 bis Ende August 2018. Proteste von unseren Politikern bleiben da natürlich regelmäßig aus. Rom. Die Zahl der hungernden und der hungerleidenden Menschen in der Welt steigt wieder. Im Jahr 2017 hatten 821 Millionen Menschen, etwa jeder 9. Erdbewohner, zu wenig zu essen, wie die Landwirtschaftsorganisation FAO und weitere UN-Organisationen am Dienstag in Rom in einem Bericht mitteilten. Im Vorjahr seien es noch rund 804 Millionen gewesen. Thema Rente. Die Rente deckt das Konsumniveau oft nicht. Ältere Erwerbstätige haben bei Renteneintritt eine Versorgungslücke von 700 Euro, selbst wenn sie zusätzlich ihr privates Vermögen einsetzen. Berlin. Millionen Deutschen drohen einer Studie zufolge im Ruhestand erhebliche Einschränkungen oder was wir Altersarmut nennen. 58% der heute 55- bis 64-jährigen Erwerbstätigen haben demnach nicht genug Ansprüche an die gesetzliche, betriebliche oder private Altersversorgung, um ihr aktuelles Konsumniveau aufrechtzuerhalten, wenn sie jetzt in Rente gingen. Das geht aus einer am 12. September veröffentlichten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, hervor. Sie hätten im Schnitt eine potenzielle Versorgungslücke von monatlich rund 700 Euro. Da kann man sich ausrechnen, was mit diesen Menschen geschehen wird. Private Versicherungen wie die Riester- und Rürup-Rente würden den Anteil in dieser Altersgruppe mit einer Versorgungslücke lediglich um 2 Prozentpunkte senken. Selbst wenn sie zusätzlich ihr privates Vermögen einsetzten, könnten gut 40% ihren aktuellen Konsum nicht decken, heißt es in der Untersuchung, die von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung finanziert wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass private Versicherungen als dritte Säule der Alterssicherung insgesamt nur wenig dazu beitragen, die Versorgungslücke zu schließen, betonen die Forscher. Sie empfehlen deshalb eine stärkere Fokussierung auf die gesetzliche Rentenversicherung. Noch einmal katalanischer Nationalfeiertag. Am katalanischen Nationalfeiertag haben Hunderttausende Unabhängigkeitsbefürworter demonstriert. Die Opposition wirft ihnen den Missbrauch der Feierlichkeiten vor. Die Separatisten haben diesen Feiertag, die Diada, die eigentlich für alle in Katalonien lebenden Menschen vorgesehen ist, zu einem Separatismus-Event umfunktioniert, seit Jahren schon. Fast ein Jahr nach der gescheiterten Abspaltung von Spanien sind in Katalonien Hunderttausende Unabhängigkeitsbefürworter auf die Straße gegangen. Etwa 1 Million Demonstranten beteiligten sich an der Kundgebung in Barcelona anlässlich des katalanischen Nationalfeiertags Diada. Das teilte die Polizei mit. Damit mobilisierten die Organisatoren ähnlich viele Menschen wie im Vorjahr. Interessant ist auch, hier gibt es keine Diskrepanzen zwischen der katalanischen autonomen Polizei und den Demo-Organisatoren. Normalerweise schätzt die Polizei ja Demonstrationen ungefähr, sagen wir mal, 80-90% kleiner, als sie wirklich sind. Aber bei dieser Demonstration ist die von der Generalitat und den Separatisten kontrollierte Polizei natürlich nicht skeptisch bzw. nicht ungerecht. Es war wirklich 1 Million. Die alljährlichen Kundgebungen erfolgen im Gedenken an den 11. September 1714, als spanische und französische Truppen während des spanischen Erbfolgekrieges Barcelona eroberten. Der katalanische Suprematist und Regionalpräsident Quim Torra bezeichnete die Demonstration als Auftakt einer neuen Massenmobilisierung. Zum Jahrestag des Unabhängigkeitsreferendums am 1. Oktober sind weitere Protestaktionen geplant. Wer ist Quim Torra? Ist natürlich der Präsident von Puigdemonts Gnaden. Die Opposition in Katalonien warf den Unabhängigkeitsbefürwortern vor, die Diada für ihre Zwecke zu missbrauchen. Die Gegner einer Abspaltung fänden bei den Feierlichkeiten kein Gehör, sagte die Chefin der Partei Ciudadanos in Katalonien, Inés Arrimadas. Laut einer Umfrage im Juli sind die Katalanen in der Frage weiter gespalten. 46,7% der Befragten befürworten demnach die Unabhängigkeit. Circa 45% lehnen diese ab und dann gibt es noch einen Teil, die sich weder dafür noch dagegen äußern. Auch Spaniens Außenminister Josep Borrell, der selbst aus Katalonien stammt, äußerte sein Unverständnis. Wir Katalanen sollten heute unseren Nationalfeiertag begehen und nicht die Unabhängigkeit fordern, die von weniger als der Hälfte der Bevölkerung befürwortet wird. Der jahrelange Streit um die Abspaltung Kataloniens war im vergangenen Jahr eskaliert. Nach dem von Madrid nicht genehmigten Referendum hatte die damalige Regionalregierung einseitig die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen. Sie wurde daraufhin von der spanischen Zentralregierung abgesetzt. Mehrere katalanische Unabhängigkeitsbefürworter wurden inhaftiert. Der ehemalige Regionalpräsident Carles Puigdemont floh ins Ausland. Gut, jetzt kommt ein heißer Herbst, wie alle sagen. Was passiert nun? Gucken wir einmal, wie die Situation bei den Separatisten ist. Da haben wir eine Gruppe, die nennt man die Maximalisten rund um Puigdemont und dessen Vertrauten, den katalanischen Regierungschef Quim Torra. Die fordern weiter die Abspaltung, und zwar bald. Sie wollen so schnell wie möglich die unabhängige Republik Wirklichkeit werden lassen, wie Torra ständig betont, und verlangen von der spanischen Regierung, ihnen freie Hand zu geben für ein weiteres Referendum. Ein weiteres heißt hier in diesem Fall für ein legales und unter Aufsicht und kontrolliertes Referendum mit Garantien. Das Referendum von letztem Jahr erfüllte keine dieser Anforderungen. Ob sie wieder in offenen Widerstand gehen, wenn Madrid ablehnt, ist unklar. Widerstand hieße hier die geltenden Gesetze missachten, das Recht brechen und versuchen, einen Aufstand unter der Bevölkerung zu provozieren. Eine gemäßigte Gruppe zweitens ist dagegen vom Konfrontationskurs abgerückt. Unter ihr Politiker und Anhänger der linksrepublikanischen ERC, Esquerra Republicana de Catalunya, der zweiten großen katalanischen Partei. Sie sind nach dem Fehlversuch von 2017 überzeugt, dass es für die Unabhängigkeit nicht reicht, wenn etwas weniger als die Hälfte der Katalanen dahinter steht. Daraus müsse man lernen und es in Zukunft besser machen, sagt Oriol Junqueras, der inhaftierte Ex-Vize Puigdemonts. Die Gruppe will schrittweise vorgehen, zuerst mehr Anhänger für die Sache gewinnen, indem sie Katalonien gut regieren. Der eigenständige Staat ist für sie eher ein mittelfristiges Ziel. Und drittens gibt es dann noch die Anhänger der linksradikalen CUP. Sie wollen die Republik möglichst sofort. Von Dialog mit Madrid halten sie nichts. Sie setzen auf zivilen Ungehorsam. Ziviler Ungehorsam wäre in diesem Fall Autobahnen blockieren, öffentliche Gebäude besetzen, Straßen besetzen und auf Autos rumhüpfen oder was auch immer. Ziviler Ungehorsam ist hier sehr weit gefasst. Die Uneinigkeit ist nicht gut für unsere Sache, das sagt eine führende Unabhängigkeitsaktivistin im Gespräch letzte Woche mit dem Spiegel. Wir haben kein gemeinsames Ziel, keinen gemeinsamen Plan, was wir weitermachen. Denn sie haben ein Problem. Ihr Feindbild Nummer 1 ist den Independentistas abhandengekommen, Mariano Rajoy. Der konservative Hardliner ist nicht mehr Premier in Spanien. Sein Nachfolger, der Sozialist Pedro Sánchez, beschwört den Dialog. Kürzlich hat er Barcelona sogar ein Referendum angeboten. Achtung, über Autonomie, nicht über die Abtrennung von Spanien, natürlich. Wie und worüber soll man mit Sánchez verhandeln, fragen die Separatisten. Diese Frage spaltet jetzt die Bewegung. Einige der Independentistas sind sich nur über ihre Solidarität mit den Politikern und Aktivistinnen, die in Untersuchungshaft sitzen, einig. Demnächst sollen die Prozesse beginnen. Spaniens Justiz wirft den Angeklagten unter anderem gewalttätige Rebellion vor. Dutzende spanische Rechtswissenschaftler halten das für überzogen, wie auch das Oberlandesgericht Schleswig. Es lehnte ab, Puigdemont wegen Rebellion auszuliefern. So kam also die Diada 2018 über die Menschen und es war wie immer eine Art Pop-Festival-Event mit Massenaufmärschen, mit viel symbolischer Gestik. Es wurde da eine Mauer gebaut, oben an der Diagonal. Da sah man riesige Menschenmassen, die auf die Mauer zuliefen und die dann eindrückten als Symbol für die Freiheit. Vom Fackelzug letzte Woche hatten wir schon berichtet. Dann gibt es ein Problem mit dem Eurovision Song Contest in Israel. Der ESC soll 2019 von Israel ausgerichtet werden. Jetzt gibt es einen Boykottaufruf internationaler Kulturschaffender, darunter Pink Floyd-Mitbegründer Roger Waters und Regisseur Ken Loach. Als Grund für den Boykottaufruf des Eurovision Song Contest ESC nennen die Kulturschaffenden Menschenrechtsverletzungen des Landes gegen Palästinenser. In einem Brief, der am Freitag, dem 7.9.2018, von der britischen Tageszeitung The Guardian veröffentlicht wurde, fordern die Künstler die Europäische Rundfunkunion EBU dazu auf, den Event in ein anderes Land zu vergeben. Sie, die EBU, Anmerkung der Redaktion, sollte die Durchführung des Wettbewerbs durch Israel absagen und ihn in ein anderes Land mit einer besseren Menschenrechtsbilanz verlegen, so die Forderung. Bis Palästinenser Freiheit, Gerechtigkeit und gleiche Rechte genießen, sollte es keine Normalität mit einem Staat geben, der ihnen ihre Grundrechte verwehrt. Zu den 140 Unterzeichnern des Schreibens zählen zahlreiche pro-palästinensische Aktivisten und Unternehmer der Anti-Israel-Kampagne BDS. BDS steht für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen, darunter Pink Floyd-Mitbegründer Roger Waters, die britischen Filmemacher Ken Loach und Mike Leigh, dazu der finnische Regisseur Aki Kaurismäki und die Schauspielerin Julie Christie. Auch Sänger Helmut Lotti, Musiker Brian Eno sowie 6 israelische Künstler stehen auf der Liste. Boykottaufrufe des BDS gegen Israel gibt es immer wieder. Sie sind umstritten, besonders in Deutschland, weil Kritiker darin die Grenze zum Antisemitismus überschritten sehen. Ähnliche Boykottaufrufe hat es zuletzt auch in Deutschland gegeben. Rocklegende Roger Waters gilt als prominentester Fürsprecher von BDS. Ihm wird vorgeworfen, mit seiner harschen Kritik an Israels Regierung in Antisemitismus abzugleiten. Er selbst bestreitet den Vorwurf der antisemitistischen Stimmungsmache. Der Spiegel kommt diese Woche an die Kioske mit einer Karikatur. Da sieht man die Führungsriege der AfD. Die sitzt auf einem roten Pfeil. Und morgen das ganze Land heißt es da, warum die AfD so erfolgreich ist. Da ist Nacht über Deutschland, man sieht einen Mond und die Rechten. Da ist der Gauland, die von Storch, Frau Weil heißt die, glaube ich, und andere Gestalten der AfD, die sieht man da, die reiten in einen rechten Nachthimmel davon, auf einer aufsteigenden Kurve. Die AfD wächst zu einer neuen Volkspartei heran, das ist unbestreitbar. Sie vernetzt sich in den Sicherheitsbehörden, der Bundeswehr und den Medien. Was tun mit einer Bewegung, die in Teilen den demokratischen Konsens aufkündigt? Das fragt der Spiegel in einem langen, langen Artikel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Ständig da zu sein, zu reden, zu hören, das war ihr Rezept auch schon im Bundestagswahlkampf. 22,1% der Zweitstimmen haben sie hier geholt und lagen damit nur knapp hinter der CDU. Da mag der Wahlkreiskandidat Alexander Gauland eine Rolle gespielt haben. Entscheidend aber ist die Nähe zum Bürger, die am östlichen Rand Brandenburgs sonst keine Partei so intensiv pflegt wie die AfD. Sie ist fest verwurzelt, nicht nur in der ostdeutschen Provinz, sondern vielerorts im Land, schreibt der Spiegel. Politische Umbrüche kommen selten über Nacht. Sie beginnen schleichend und dann wacht man eines Morgens auf und befindet sich in einem anderen Land. Die kleine Gruppe, die sich am Abend des 6. Februar 2013 im evangelischen Gemeindezentrum Oberursel zur Gründung der Alternative für Deutschland zusammengefunden hatte, ahnte ja selbst nicht, was sie auslösen würde. Wer hätte gedacht, dass ein pensionierter Staatssekretär, ein konservativer Feuilletonist und ein zahlenverliebter Volkswirtschaftsprofessor das Gesicht der Republik verändern würden? Dass die AfD von Alexander Gauland, Konrad Adam und Bernd Lucke innerhalb weniger Jahre zu einer Volkspartei der eigenen Art aufsteigen würde, zumindest in Teilen Ostdeutschlands, dass sie mit fast 100 Abgeordneten in den Bundestag einziehen würden, und zwar mit dem Versprechen, von nun an die Bundeskanzlerin zu jagen und dass ihre Spitzenleute, wie zuletzt geschehen, zusammen mit Rechtsextremen durch die Straßen von Chemnitz marschieren würden? Wer hätte das gedacht? Die Krawalle in Chemnitz waren für die AfD, so führt der Spiegel in seinem längeren Bericht aus, ein Wendepunkt. Hier begab sich die Partei ungeniert in eine Phalanx mit Hetzern und Neonazis, marschierte der Thüringer Fraktionschef Björn Höcke in der Demo mit, Seite an Seite mit einem mehrfach vorbestraften Pegida-Hetzer durch die Stadt. Lange war die Politik in Deutschland von der alten Polarität zwischen links und rechts geprägt. Doch diese Zeiten sind vorbei. Wichtiger scheint die Identitätsfrage, die das Parteiensystem durcheinanderwirbelt. Sacha Wagenknecht von der Linken will mit der Sammlungsbewegung aufstehen, Wähler einsammeln, die sich mehr Sozialstaat und weniger Migranten wünschen. Das setzt die SPD unter Druck, die seit der Flüchtlingskrise schwankt zwischen Willkommenskultur und der Warnung vor Kontrollverlust. Die FDP mutiert zur Law-and-Order-Partei. Die CDU und CSU werden ohnehin nur noch von der Angst vor dem Machtverlust zusammengehalten. Die einzigen, die von der neuen Unübersichtlichkeit profitieren, sind die Grünen und die AfD. Wie also umgehen mit einer Partei, die so hingebungsvoll gegen den Mainstream wettert und sich gleichzeitig breit macht in der Mitte der Gesellschaft, in den Amtsstuben, der Bundeswehr, den Medien, der Kulturwelt? Sollte man sie bekämpfen als Gefahr für die Demokratie oder zeigt die AfD nur, wie lebendig das politische System der Republik ist? Naja, lebendig ist was anderes. Wenn das so weit nach hinten und nach rechts geht, ist von Lebendigkeit nicht viel übrig. Ein paar statistische Zahlen. Die Sonntagsfrage, welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre? Da würden 25% in Sachsen die AfD wählen, 30% die CDU, 18% die Linke und nur 11% die SPD. Die AfD hätte damit 16,3% mehr. Die CDU würde 6% verlieren. In Brandenburg sieht es ähnlich aus. Die SPD würde dort fast 9% verlieren, nur 23%. Die AfD würde 9% gewinnen, 21%, zweitstärkste Partei in Brandenburg. Dahinter erst die CDU und die Linke. In Thüringen sieht es ähnlich aus. CDU 30%, verliert 3,5%. Die AfD bekommt 23%, bekommt also 12,4% mehr. Sachsen-Anhalt, das gleiche Bild. CDU verliert, aber auch hier verliert die AfD erstaunlicherweise leicht, während die Linke sehr viel Stimmen gewinnt, nämlich 27% plus. Das ist enorm. Hier hat es also einen Linksruck gegeben, könnte man sagen. Und in Mecklenburg-Vorpommern verliert die SPD ca. 6%, die AfD gewinnt ca. 1,2%, das heißt die zweitstärkste Partei mit 22% der Stimmen. In Bayern, schauen wir in den Westen, sieht es folgendermaßen aus. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre? Da wählen 37% die CSU. Das sind 10% weniger als bei der letzten Wahl. Die Grünen legen hier erstaunlich viel zu mit 6,4%, ein Riesengewinn. Die AfD bleibt bei 13% und die SPD verliert deutlich 6,6%. Und in Hessen verliert die CSU 7,3%, SPD hätte 8,7% weniger und die AfD hätte 10,9% mehr als bei der letzten Wahl. So sieht der Rechtsruck im Moment, zumindest nach der letzten Statistik in Deutschland, aus. Bringen wir zum Schluss noch ein paar Barcelona-Nachrichten. Die hätte ich fast vergessen, vom heutigen 15. September 2018. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Noticias de Barcelona a Niemandsland. Kommen wir zum Thema Wartelisten. Alles spricht ja über die Republik, die Unabhängigkeit, aber die wirklichen Probleme der Menschen, die kommen wie immer dabei viel zu kurz oder überhaupt zu kurz. Wartelisten ist das Thema. Wartelisten bei der ärztlichen Versorgung in Katalonien. Die Wartezeiten für Patienten, die zum Beispiel auf eine Operation oder eine Behandlung warten, sind erneut angestiegen. Zwischen April und Juli 2018 ist zu den bereits bestehenden Wartepatienten eine große Zahl an Neuwartern hinzugekommen. Allein bei den chirurgischen Eingriffen sind dies 3.000 neu hinzugekommene Menschen auf der Warteliste. Weitere 5.000, die auf Test- und Probebehandlungen warten, und da haben wir zusammen 7.000 Patienten, die auf einen Termin bei Fachärzten warten. Das heißt, 7.000 Patienten kommen zu den Tausenden, die eh schon warten, hinzu und bekommen wahrscheinlich einen Termin bei einem Facharzt im Februar 2019. Insgesamt warten in Katalonien 163.571 Menschen auf eine Operation. Bis zu einem Jahr beträgt hier schon die Wartezeit. Herzoperationen, Prothesen sind die größten Probleme auf dieser Warteliste. 123.249 Patienten warten auf Proben und Tests. 434.716 Menschen warten auf einen Überweisungstermin für eine Facharztbehandlung. Die Kürzungen durch die katalanische Landesregierung unter den Rechtskatalanisten von Artur Mas und CiU zwischen 2010 und 2016 schlagen voll durch. Über 1.000 Ärzte und tausende Krankenhausbetten wurden weggekürzt. Diese Zahlen stammen aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des Departamentos de Salud, das heißt, könnte man sagen, hier der Gesundheitsbehörde Kataloniens. Thema Hyperkapitalismus. Die katalanischen Vereine FC Barça und der Fußballclub Girona aus der ersten spanischen Liga unterwerfen sich freudeschreiend dem globalen finanzkapitalistischen Verwertungsprozess und drängen darauf, dass ihr Ligaspiel, also Barça gegen Girona, in die USA verkauft wird. Anstatt ein Heimspiel im Camp Nou oder im Girona-Stadion besuchen zu können, müssten die Fans also ca. 1.000 Euro locker machen, um nach Miami zu fliegen. Bisher kannten wir Spieler als Finanzprodukte, Vereine als Finanzprodukte und nun bekommen schon ganze Spiele den Charakter von Finanzprodukten. Sie werden einfach verkauft. Der Streit dauert allerdings noch an. Es ist noch nicht klar, welche Vereine in welchem Umfang, in welchem Maße ins Ausland ihre Spiele verkaufen sollen. Kommen wir noch einmal zur Diada. Das Motto der diesjährigen Diada zum 11. September lautete: Fem la República Catalana, machen wir die katalanische Republik. Unter diesem Leitsatz inszenierte der ANC, das ist die Assemblea Nacional de Catalunya, einen beeindruckenden Massenaufmarsch mit Hunderttausenden von Menschen. Menschen, die aus allen Ecken und Provinzen der Region mit Sonderbussen und Sonderzügen zusammengeströmt waren, um für eine Abspaltung von Spanien zu demonstrieren. Das Ganze hatte einen Pop-Festival-Charakter, wie gesagt, mit Fahnen, Uniformen, Folklore. Und auf dem Passeig Lluís Companys gab es Musik bis tief in die Nacht. Thema Protestkultur hier in der Stadt. Anwohner aus 7 Stadtvierteln, aus 7 Stadtteilen Barcelonas werden am heutigen Samstag einen Protestmarsch gegen la inseguridad y la degradación ihrer Barrios, ihrer Kieze durchführen. Gegen die Unsicherheit gemeint ist die hohe Gewaltkriminalität, der Straßenraub, die Überfälle am helllichten Tag sowie den Verfall, worunter das Verkommen bisher funktionierender Wohnhäuser, Wohnblocks und ganzer Straßen gemeint ist. Barcelona funktioniert nicht. Barcelona no funciona ist hier das Motto. Ein Sternmarsch aus 4 Richtungen ist geplant, der vor dem Rathaus an der Plaza Sant Jaume enden soll. Der Bürgermeisterin soll vor Augen geführt werden, dass in vielen Kiezen der Verfall und die Unsicherheit unerträglich geworden sind. Tsunami vecinal, also, das ist ein Anwohner-Tsunami, sagen die Veranstalter. In der Tat war dies wieder ein schwieriger Sommer für viele Anwohner, besonders in den Tourismus- und Kneipenbezirken. Sauforgien in den Straßen, Lärm und Geschrei, Zerstörung urbanes Mobiliars, Schmutz, Urin, Kot, Schlägereien, Diebstähle, also das Ganze, all das, was der billige Massentourismus so mit sich bringt, konzentriert sich in Vierteln, in wenigen Vierteln auf erschreckende Weise. Beginn der Protestmärsche ist so gegen 17.30 Uhr, an anderen Stellen gegen 18 Uhr. Vom Barrio Gótico, von der Via Laietana aus, dann vom Poble Sec, von der Barceloneta, von der Via Olímpica, aus dem Viertel Poblenou geht's los und aus dem Viertel Besòs und Maresme. Um 18.30 Uhr soll die Abschlusskundgebung an der Plaza Sant Jaume sein. Inzwischen ergibt sich aber für viele Menschen ein Problem, nämlich das Problem, dass Fun-City-Manager und Separatisten versuchen, diese Demo zu einer Anti-Ada Colau-Demo umzufunktionieren. Verschiedene rechte Parteien haben in letzter Zeit flugs Bürgerinitiativen gegründet, um zu einer Demo gegen Ada Colaus Stadtpolitik aufzurufen. Hier muss man also sehr vorsichtig sein, mit wem man da mitmarschiert. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, hier beenden wir den Katastrophenblock. Alle bitte nochmal Attention. Ihr wisst doch selbst, die Zeit läuft uns davon. Bei all der Konkurrenz da draußen, 24-7. Ja, danke an alle, die hier geblieben sind. Schlechte Zeiten sind das nun mal. Ich weiß, dass ihr es wisst. Nicht nur für Spaßmacher, Sänger, Kabarettist. Für das, was wir alle lieben. Ehrlich, handgemacht, direkt. Und manchmal träumt man sich am liebsten einfach weg. Aus diesem Land der grauen Tage. Perspektiven für'n Arsch. Der Ödnis, Langeweile, dem Kälbermarsch. Ja, es geht gleich weiter, versprochen. Doch zunächst möchte ich, dass ihr euch auch mal einen Vorschlag überlegt. Dazu aus der Hüfte eine Frage in den Raum. Ist kein Grund, sich auf die Schuhe zu schauen. Einfach mal ganz unbefangen, unverbindlich klar. Wie wär's denn mal konkret für euch mit so einem freiwilligen Auslandsjahr? Ja, das hat jetzt einige vielleicht verblüfft. Gerade die Jüngeren. Doch, ich meine das ehrlich. Die Chancen sind nicht rosig, die sind so schlecht wie nie zuvor. Mit euren Zweifeln, den Sorgen, bin ich völlig d'accord. Dem Quatsch vom lebenslangen Lernen, Ego optimieren, dann können die Jobcenter-Penner sich doch in die Haare schmieren. Ihr wollt nach draußen in die Welt, und das zu Recht. Was wir bieten, ist ein globales Netz. Aus Niederlassungen und Camps, Logistik noch und nöcher. Nachfrage nach allen Skills, Positionen breit gefächert. Horizonte, Palmen, wo man schaut. Und täglich hammerkrasses Bodyworkout. Nein, nicht mit Yogamatten, die volle Armatur. Nach 8 Wochen ultimative Strandfigur. Also, nochmal, unverbindlich klar. Wie wär's denn mal mit so einem intensiven, freiwilligen Auslandsjahr? Ein Hoch auf uns und die Unendlichkeit. Singen die Kasper in ihrer Besoffenheit. Aber mit viel Macht geht viel Verantwortung einher. Das war Spider-Man, Peter Parker. Mein Lieblings-Superheld, ein Entscheider, wie es nur ganz wenige gibt. Und genau wie wir im ewigen Gewissenskonflikt. Oder der hier, Kundus, den habt ihr bestimmt schon mal im Netz gesehen. Oberst Klein, der hielt für uns die Birne hin. Der Plot, die Taliban klauen Laster, machen rollende Bomben draus. Der Oberst packelt nicht lang. Spürt die Bande auf, Fliegerstaffel hinterher, vom Völkerrecht komplett gedeckt, aber die Medien schlachten ihn, selbst die Bild schmeißt weg. Was soll das heißen? Mörder, Frauen, Kinder? Also immer das Problem. Kombattant oder Dingsbums, wollt ihr das entscheiden? Auf Infrarotbildern jedenfalls klar erkennbar, aufständischer Mob. Ich frag dann jetzt mal anders, wer von euch ist denn ohne Job? Ja, seht ihr. Aber im Ernst. Wir sind doch keine Berufskiller. Schokoladekinderlocken in die Minenfelder. Matrosen, die auf tote Körper urinieren oder der Gefangene auf der Kiste im Hundegeschirr. Das waren die anderen, nicht wir. Ihr dürft aber auch nicht glauben, wir würden denen nur Brunnen bohren und Schulen bauen. Feuergefechte, hallo? Das ist nicht immer Fun. Auslandseinsatz ist ja auch nicht Ferien auf Saltkrokan. Ihr kennt das doch. Call of Duty. Apropos, bei uns hat jede Rekrutin in der Grundausbildung schon eine Konsole auf der Stube. Ja, Xbox One. In der Kantine gibt's alles. Fast Food, vegan. Also bitte, bleibt nochmal einen Moment gechillt. Türen bleiben zu, bis jeder einen Bogen ausfüllt. Also, nochmal. Boys and Girls, come on. Schreibt euch ein fürs Abenteuer im Auslandsbataillon. Alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemands Land. Über zwei Filme möchte ich zum Schluss noch sprechen. Einen Film, den ich schon gesehen habe, und einen, den ich noch nicht gesehen habe, aber auf den ich mich schon freue. Letzte Woche, im Donnerstagsprogramm des Cinetica Kinos, lief der Film Mica, Mi Guerra de España. Mica, mein Krieg in Spanien. Der Film ist von 2016. Es ist eine Dokumentation über das Leben und den Kampf von Mica und Hipólito Echeverría. Und dieser Film schildert ihren Weg von Patagonien in Argentinien über Berlin, Paris bis nach Madrid in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Der Film ist mit historischem Archivmaterial und Interview- bzw. Zeitzeugenaussagen zu einem eindrucksvollen Porträt einer dramatischen Epoche geworden. Geschildert wird das Herz einer Kämpferin, ihr Fühlen und Denken und ihr oft poetischer, zutiefst humanistischer Blick auf die Tragödien der Arbeiterklasse in Argentinien und Europa. Hitler, Franco, der Fall Madrids, die Exile. Der Film Mica, mi Guerra de España basiert auf dem gleichnamigen Buch von Mica Echeverría. Es gab bei dieser Filmveranstaltung eine Einführung von Herrn Carlos García. Der Ort verdient noch eine kurze Bemerkung. La Cinetica ist eine Art besetztes Kinogebäude in San Andrés. Ein Centro Social Autónomo Feminista Anticapitalista in Fabra y Puig. Wer mehr über dieses Kinocenter wissen will, dem empfehle ich mal einen Blick auf die Webseite lacinetica.wordpress.com. Ein anderer Film, der ein historisches Protestphänomen in Deutschland versucht zu schildern, ist der Film Wackersdorf. Der Film Wackersdorf wird am 20. September in Deutschland in die Kinos kommen. Wackersdorf in der Oberpfalz in den 80er Jahren. Die Arbeitslosenzahlen steigen und der Landrat Hans Schuirer steht unter Druck, Perspektiven für die Bevölkerung zu schaffen. Da erscheinen ihm die Pläne der bayerischen Staatsregierung wie ein Geschenk. In der beschaulichen Gemeinde Wackersdorf soll eine atomare Wiederaufbereitungsanlage, WAA, gebaut werden, die wirtschaftlichen Aufschwung für die ganze Region verspricht. Doch als der Freistaat ohne rechtliche Grundlage mit Gewalt gegen Proteste einer Bürgerinitiative vorgeht, die sich für den Erhalt der Natur in ihrer Heimat einsetzt, kommen in Schura Zweifel auf. Vielleicht ist die Anlage doch nicht so harmlos wie behauptet. Er beginnt nachzuforschen und legt sich mit der mächtigen Franz-Josef-Strauß-Regierung an. Die Zeit der Debatten ist jetzt vorbei! Wir müssen handeln, und zwar jetzt! Ich habe hier den Trailer reingeholt, aber da müssen wir erst eine Apple-Reklame über uns ergehen lassen. Nein, vom Movistar Apple. Gut, der Trailer. Liebe Kameraden, liebe Freunde und Genossen, ein Strukturwandel ist unvermeidlich. Erst war die Arbeit weg, dann das Haus und dann Frau und Kinder. Also wir, die bayerische Staatsregierung, wir bemühen uns derzeit um ein zukunftsweisendes industrielles Großprojekt. Mindestens 3000 neue Arbeitsplätze. Diese wunderbare Oberpfälzer Landschaft bleibt unberührt, also weitgehend unberührt. Und wenn da was explodiert? Der Eberwein hat gesagt, dass die Atomfabrik verhindert werden muss, weil wir sonst alle verstrahlt werden. Wir zapfen eure Leere so einen Dampf. Insgesamt bebauen wir ca. 130 Hektar. Ja, Herrschaftszeiten. Das da, das ist ein Schlot, ein Kamin. Das gewährleistet den Transport der radioaktiven Abfälle in höhere Luftschichten und minimiert somit die dauerhafte Belastung der unmittelbaren Umgebung. Die dauerhafte Belastung? Ich bin der amtierende Landrat. Die brauchen meine Unterschrift. Man muss den Mann aus dem Verkehr ziehen. Denen wird jedes Mittel recht sein. Und euch Oberpfälzer halten die Eva von uns dumm. Wir greifen durch. Und zwar mit aller Härte. Rico! Überall ist ein Bull. Wir leben in einem Rechtsstaat, Herr. Die Zeit der Debatten ist jetzt vorbei. Wir müssen handeln, und zwar jetzt. Der Hans, den ich geheiratet habe, der hat immer gekämpft. Stahlgitter, 5 Meter hoch, das ganze Gelände. Wo vielleicht doch nicht so gescheit, sich gleich mit ganz oben anzulegen. Hier entscheidet sich die Zukunft eines demokratischen Bayerns. Diesen Krieg, den werde ich kennen. Wie gesagt, Wackersdorf. Wackersdorf, so sagen die Produzenten, ist ein packendes Politdrama über die Hintergründe, die zu dem legendären Protest gegen den Bau des WAA in der Oberpfalz führten. Johannes Zeiler spielt den Lokalpolitiker Hans Schuire, der seine Karriere und seine Zukunft aufs Spiel setzt, weil er kompromisslos für Recht und Gerechtigkeit kämpfte. Ein Plädoyer für demokratische Werte und Bürgerengagement, ausgezeichnet mit dem Publikumspreis auf dem Filmfest München. Angesichts dessen, was gerade jetzt in diesen Stunden im Hambacher Forst passiert, ist es natürlich ein Hohn, ins Kino zu gehen und den Film Wackersdorf, der bestimmt sehr gut ist, zu sehen. Leute, geht zuerst auf die Demo im Hambacher Forst. Nicht zu Hunderten, sondern zu Tausenden. Verhindert, dass dieses Stück Waldgebiet zerstört wird von einer raffgierigen Clique. Ich möchte mich verabschieden. Liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland, das war's für heute. Heute haben wir Werner vermisst. Der muss gerade eine kleine Unpässlichkeit auskurieren. Wir wünschen Werner von hier aus gute Besserung. Bitte bleiben Sie an den UKW-Empfängern daheim. Nach unserer Sendung gibt es weiteren hörenswerten Stoff hier bei Kontrabande FM 91.4. Die Niemandsland-Sendung wird am Montag im Podcast sein unter www.niemandsland.kontrabanda.org oder unter www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, agur, adeo. Draußen ist es grau, ich sitz mit dir hier blau. Ob ich mir ein Küsschen klau, nun lass da doch, du alte Sau. Liebling, lass uns tanzen. Das tut dem Blut gut. Liebling, lass uns tanzen, denn tanzen darf ein jeder Jugend. Oh, Mädel, die sind dunkel, im Dunkeln lässt es munkeln, der macht dann sind die Weißen, da hat man sich. Liebling, lass uns tanzen, Silvester, die sind hier bleiben. Liebling, lass uns Lager sehen, dann sind auch Weber vor der Flamme. Kein Name und noch kein Getränk. Ja, mancher muss schon reden, will er nur ins Repeating. Liebling, lass uns tanzen. Du wackelst ja wie Kleister, wie Kleister. Mein Hund ist frissel und fransel und so. Und wenn du ihn trägst, dann weißt du. Ich brauche an die deutsche Bande, die von außen macht. Woo! Liebling, lass uns tanzen. Hast du noch ne Pfeffermilch? Ne Pfeffermilch. So, nun gib mir ne Kuss. Mit Pfeffermilch bin ich dein Freund. Mit Pfeffermilch.